Torte? Billy? Genau hier ist er stehen geblieben. Gestern, als es so geregnet hat, ja. Naja, hier ist er uns ja matschig. Ja, das ist ja. Bis vor den Achsen ist er eingesunken. Ah. Da war nie. Sag mal, wer war das denn? Der Karl. Der Karl, ja. Ja. Na ja. Na wunderbar, da sind wir doch bis mittags fertig, was? Wir nehmen es an. Ich hab's jedenfalls. Brigitte! Nein! Privateingang gehen, meine Herrschaften. Mahlzeit! Meine Waffe ist grün. Morgen früh ist grün. Vorne ist sowieso noch zu. Mahlzeit! Morgen früh ist grün. Selam, Conny und Joni. Die hat was, geh doch mal hin. Ist was, Frau Özgül? Annemassen, das verstehst du nicht. Möchte bald, hab einen Brief bekommen. Aus der Türkei? Was Schlimmes? Nein, nein, von unserem Hausbesitzer. Da kannst du ihn lesen. Sollten Sie bis zum 30.09. dieses Jahres das Gebäude Weinstieg nicht geräumt haben, sehen wir uns leider genötigt, Zwangsmaßnahmen einzuleiten. Von wem ist denn der Brief? Immobilien A. Wolfmeier steht da drüber. Dem gehört das Grundstück nebenan. Das ist der Besitzer. Jetzt will er da bauen. Ein großes Haus, glaube ich. Lass doch mit Paps reden, Johnny. Gehen Sie ruhig rauf. Paps und Mami sind beide da. Nein, nein, das möchte ich nicht. Klar, einfach raufgehen. Ist eine Schweinerei, Sie da rauszuwerfen. Paps kennt einen Richter. Rechtsanwalt. Gehen Sie ruhig rauf. Gut. Ich gehe jetzt hoch. Thorsten, weißt du was? Da sind 13 Kinder in einer Familie. Mann, in zwei. Und das sind eure Nachbarn? Schon ewig. 13 Kinder? Wir holen dich raus. Hab keine Angst, Kleines. Gleich bist du wieder hier oben. Kommen Sie bitte, Herr Wolfmeier. Sie auch, meine Herren. Ja. Es sollte sich niemand am Schacht aufhalten. Es könnte alles so leicht einstürzen. Bitte, Herr Wolfmeier. Ja, nun tun Sie was. Das dauert alles schon so lange. Unternehmen Sie doch endlich was. Tun Sie endlich was. Kurt. Ja? Keiner von uns, der Schacht ist zu schmal. Dann werden wir es nun doch seitwärts versuchen. Das dauert zwar. Willst du die Verantwortung übernehmen, wenn der ganze Mürbelschacht in sich zusammensackt? Ja, aber das Kind kann doch Moment, nicht. Moment! Kind, das ist die einzige Möglichkeit. Du meinst? Ein Erwachsener kann da nicht runter, aber ein Kind. Wir brauchen einen Jugendlichen, der nicht viel größer ist als das Mädchen im Schacht. Heinz, du bist verrückt! Kann ich das nicht machen? Komm mal her, bitte. Du weißt sicher, was hier los ist. Klar, die Leute haben... Das Mädchen liegt in 6 Meter Tiefe. Alles ist da unten verrottet und morsch. Alles kann bei der kleinsten Erschütterung zusammenbrechen. Heinz. Lass doch mal kurz. Und dann wäre das Kind verloren. Ist klar, das ist völlig klar. Und du würdest dich da runterlassen und dem eingeklemmten Mädchen an Bord umbinden? Klar. Schön. Wie heißt du? Konrad Löffel. Verdammt nochmal, Sie soll nicht quatschen, sondern mein Kind retten. Tun Sie endlich was. Herr Wolfmeier, ja. Wählen Sie bitte die Nummer, die er Ihnen sagen wird. Und bitte tun Sie es. 25, 25, 26. Ja? Und? Geben Sie bitte den Hörer. Mama, ich bin's. Hier ist ein Kind in den Schacht gefallen. Nein, ich doch nicht. Ich hab damit überhaupt nichts zu tun. Ich wollte nur fragen, ob ich helfen kann. Der spricht bestimmt mit Paps. Und der denkt wieder, dass Conny Scheiß gemacht hat. Und eure Eltern? Erlauben die, dass der Conny darunter geht? Ja, Mami schon. Und Paps fällt in Ohnmacht. Ablassen! Findest du nicht? Ja, das merkt er aber auch immer nur hinterher. Brigittchen, er holt dich raus! Danke, mein Junge. Und wenn du irgendeinen Wunsch hast, egal was, ich werde ihn dir erfüllen. Ja, Konrad Löffel? Ja? Ja? Jetzt? Ja. Okay, bis gleich. Wiedersehen, Conny. Tschüss, Conny. Conny, hallo. Wow! Steffi, was ist denn das? Ich kann da übrigens einen Reizemann machen. Ja. Schönen guten Tag, Peach vom Tageblatt. Ja. Ich hatte mit Ihrem Sohn telefoniert. Ja. Wie heißt er gerade? Conny. Genau. Conny! Ja. Conny! Conny! Was eigentlich? Hat Conny gemacht? Nichts. Ich will wissen, wo er ist. Conny! Wow. Herr Platsch, für dich. Peach. Mann, ey. Ja, das geht ganz schnell. Es sind ja nur ein paar Fragen. Ich versuche, die Story noch in die morgige Ausgabe zu kriegen. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Ach, was? Wenn Conny es will, soll er es machen. Ist seine Sache. Setzen Sie sich zu uns. Wir wollen gerade essen. Na, das ist doch eine gute Idee. Mann, siehst du gut aus. Schnauze. Ich hoffe, dass ich die Geschichte noch bis morgen reinkriege. Ja. 23 Uhr ist Redaktionsschluss. Hm? Danke. Schön. Sag mal, wisst ihr denn eigentlich, wessen Tochter ihr da gerettet habt? Na klar. Danke, danke. Immobilien- und Baufirma A. Wolfmeier. Das ist derselbe, der die Uetzkütz rausschmeißen will. Wer sind denn die Uetzkütz? Unsere Nachbarn hier am Weidenstück. Eigentlich sind es zwei Familien. Und die müssen nun runter vom Grundstück. Die Firma meldet Eigenbedarf an. Wer will Tee? Auf gut Deutsch, die wollen da einen einträglicheren Bau hinsetzen. Der hat doch gesagt, dass du dir alles wünschen kannst, was du willst. Da kriegst du doch auch alles, oder? Kann sein, ist mir auch egal. Finde ich aber gar nicht. Mensch, denk doch mal. Was denn? Du wünschst dir einfach von dem dicken Wolfmeier, dass er die Uetzkütz hier wohnen lässt. Und nicht baut nebenan? Mensch, wird verrückt. Eine tolle Idee. Ich glaube nicht, dass der Wolfmeier daran gedacht hat. Wohl eher an einen Computer oder ein Fahrrad, nicht? Naja, wir können es doch einfach mal versuchen. Wir nageln ihn einfach fest. Auf sein Wort. Hm? Und wie? Er hat mich, Joni und unseren Freund Thorsten morgen zu sich eingeladen. Und da erzähle ich ihm ganz einfach, Herr Wolfmeier, mein Wunsch ist, die Uetzkütz müssen bleiben. Gut, ne? Kein Neubau auf dem Grundstück neben dem Museum. Es geht um Millionenbeträge. Ich befürchte, er versucht da eine ziemlich aussichtslose Sache. Aber eine sehr, sehr gute. Aber Moment, Moment. Auf der einen Seite das gerettete Mädchen und auf der anderen Seite der Millionenbau. Also wenn das keine gute Story ist. Ihr ruft mich sofort an, nachdem ihr da wart, bei dem Wolfmeier. Versprochen? Versprochen. Junge, unser Retter! Der doch nicht, Elvira! Der andere! Was, der? Ja. Ach, mein Retter! Ist schon gut! Danke, danke! Wunderbar. Mh, das schmeckt lecker, ne? Möchtest du noch etwas Saft? Danke. Tja. Also dann, auf unseren Ehrengast. Dein Retter, Brigittchen. Hallo, Brigittchen. Tja, also dann, lasst es euch gut schmecken. Komm, Brigittchen. Brigittchen. Also, tu mir den Gefallen. Papa hat so viel Geld ausgegeben. Hm? Du isst das jetzt, Brigittchen. Brigittchen, du isst jetzt den Negerkuss. Verdammt noch mal. Hallo, Joni. Brigittchen ist müde, ne? Donata! Donata! Brigittchen ist müde. Komm, mein Kleines. Küsschen. Wo ist denn die Toilette? Schnell. Geradeaus und dann rechts. Danke. Weißt du, dass mich schon heute Morgen mindestens 20 Leute angerufen haben? Die hatten alle den Artikel in der Zeitung gelesen. Sogar der Oberbaurat hat angerufen, also ein sehr charmanter Mensch. Ja, schon gut, Elvira. Wichtig ist doch der Junge hier. Stimmt. Thank you. Sie Bauanträge für das Büro aus Weidensteg sind in der Beratung. Bauanträge für das Büro aus Weidensteg. Wisst ihr, dass Wildschweine unglaublich intelligent sind? Die warten Stunden und vergewissern sich, ob die Luft rein ist. Die kann man nicht einfach mal peng, peng und so. Aber unser Eins ist ja auch nicht gerade einer der dümmsten, was? Hallo, da bin ich wieder. Dann können wir ja jetzt anfangen, nicht? Also, wir wollen uns einen schönen Wildwestfilm ansehen. So richtig was für Jäger, nicht wahr, Arthur? Setz euch hin, los. Es wird es dunkel. Ich habe einen Brief. Was? Ein Brief geklaut, in dem, was über unser Haus steht. Am Weidensteg. Weidensteg? Die Hitzkirch. Mensch, du Pfeife. Ja, Konrad? Ja, ein guter Schuss. Hast du es dir überlegt? Bitte? Na, du hast doch einen Wunsch frei. Schon vergessen? Also ich, Ein schlechter Kopf. Ich wünsche mir, dass Sie Ihre Baupläne auf dem Grundstück Weidensteg aufgeben. Wie bitte? Das Haus neben unserem Museum nicht bauen, meint er. Ich glaube, ihr spinnt. Entschuldigung. Das ist mein Wunsch, wirklich. Ja, vielleicht habt ihr euch missverstanden, Arthur. Ach Quatsch, missverstanden, Elvira. Die nehmen mich auf den Arm. Hör zu, Konrad. Ich habe gesagt, du kannst dir was wünschen. Dabei bleibt es auch. Aber bitte, das muss doch vernünftig bleiben. Ein Rekorder, ein Fahrrad, eine Reise, meinetwegen. Was du willst, aber das doch nicht. Das ist doch kein Wunsch, sowas. Wieso nicht? Ich finde doch. Konrad, da geht's um Millionen, Konrad. Ihr seid ja richtige Erpresser. Wir meinen, es ist einfach fair. Und Jötzgüt sind doch arme Leute. Und ich habe gedacht, sie würden's hier im Wort stehen. Raus! Verschwindet! Ihr könnt ihr nicht schon auf mich? Ich zähle bis drei. Hol die Hunde, Elvira. Eins, zwei. Ach, ihr seid's. Na, wie war's? Wir sind rausgeflogen. Wieso? Was habt ihr denn gemacht? Gar nichts haben wir gemacht. Conny hat bloß gesagt, was er sich wünschen darf, uns rausgeworfen. In seiner Situation natürlich zu verstehen. An dem Mann ist schwer ranzukommen. Und die Methoden, ich meine, die ja nicht so ganz einwandfrei sind, die beherrscht er natürlich besser als wir alle. Können Sie da nicht mit der Zeitung was machen? Langsam, langsam. Der Mann hat viele Freunde. Das ist nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie ich euch das erklären soll, aber... Außerdem ist der Wolfmeier ein Jagdfreund meines Verlegers. Aber Sie haben doch gesagt, dass Sie mitmachen, auf unserer Seite sind. Das stimmt, und wir meinen es doch auch gut. Ich weiß ja, dass ihr das gut meint. Es tut mir leid, ich muss darüber nachdenken. Okay? Ich lass mir was einfallen. Versprochen. Kennen Sie den Oberbaurat Werhahn? Ja, natürlich kenne ich den. Lieber Herr Wolfmeier, im Namen und im Auftrag der Führungsgremien meiner Partei möchte ich mich darüber hinaus danke ich Ihnen für das reizende und kostbare persönliche Geschenk, das Juwelier Hanke meiner Frau vorgestern mit Grüßen von ihm erbracht hat. Übrigens, die Bauanträge für das Bürohaus Weidensteg sind... Wo habt ihr den her? Hier steht drin, dass der Wolfmeier den Oberbaurat bestochen hat. Kinder, das ist kein Spiel mehr. Woher habt ihr den Brief? Habt ihr den geklaut? Also gut, ich mache euch einen Vorschlag. Ja?